Wie schöpfst du dein volles Potenzial aus? Wie erreichst du Dinge, die du nie zu träumen gewagt hast, dass du sie irgendwann mal erreichen wirst? Wie schaffst du grenzenlose Energie in dir? Und wie erreichst du überdurchschnittliche Ziele? Mein Name ist Patrick Flender und darum geht es in der heutigen Podcast-Sendung. Das volle Potenzial ausschöpfen. Aber wie? Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie viel Potenzial sie besitzen. In meiner bisher langjährigen Zeit als Coach und Unternehmer habe ich zahllose Menschen kennengelernt, die völlig unter ihrem Niveau leben und sich ihres Wertes in keinster Weise bewusst sind. Ein wesentlicher Faktor dafür ist, für mich darin begründet, dass die meisten Menschen auch leider gar nicht das tun, was sie tun wollen, sondern lediglich von außen in Rollen reingepresst sind, die andere für sie als wichtig erachten. Zum Beispiel kennt jeder Sätze wie: Du musst in der Schule gute Noten nach Hause bringen, um später einen guten Job zu bekommen. Im Übrigen auch in Fächern, die einen überhaupt nicht interessieren oder liegen. Absolviere ein Studium und wenn du nicht weißt welches, dann bitte Betriebswirtschaft oder Bachelor. Bewirb dich in dem und dem und dem bestimmten Job und dieser Firma, weil da hast du einen sicheren Job. Diese Liste kann ich sicher auch ergänzt wissen von dir. Vielleicht fällt dir ja auch noch etwas dazu in deiner Geschichte ein. Und wir merken also, dass äußere Umstände permanent das eigene Leben formen. Das, was viele als Hilfe meinen und gut gemeinten Ratschlag präsentieren, in Klammern Ratschläge sind auch Schläge, formt aber im Endeffekt Menschen, die tatsächlich Dinge tun, die andere wollen und nicht die sie selbst wollen. Das kann dazu führen, dass du das Gefühl bekommst, auch nicht dein eigenes Leben zu führen. Depressionen, Burnout und so weiter sind dann oft die Folge. Wie also erreichst du dein volles Potenzial? Erinnere dich an Dinge in deinem Leben, die du gern getan hast, mit denen du viel Spaß und viel Zeit verbracht hast, weil es deine tiefe Leidenschaft war, die entzündet worden ist. Egal, ob es eine Sportart ist, ein Hobby oder Reisen, Umgang mit Menschen, Sitzen am Lagerfeuer, Segeln oder künstlerische Tätigkeiten, manche lieben Handwerk und Basteln zum Beispiel, dann kennt jeder Momente, in denen man selbst vollständig gebrannt hat im Leben, begeistert war, Momente, in denen man ganz in einer Aufgabe aufgeht, sie mit Leidenschaft ausführt und dadurch an unglaubliche oder interessante Resultate erreicht, indem man plötzlich merkt, wie schnell man wächst. Musiker, Sportler, Künstler kennen diese Momente am besten, weil sie dann ganz bei sich sind. Jemand, der gerne surft, kann 1000 Mal vom Brett fallen, jedoch wird er irgendwann die tollsten Manöver fahren und die genialsten Sprünge machen können. Jemand, der unglaublich gern Ski fährt und jede Gelegenheit nutzt, um Skifahren zu können, wird einer der Besten werden der gesamten Piste. Und jemand, der gerne Klavier spielt, dem ist es egal, wie viel Zeit er in Üben und in Notenlesen investieren muss und wie oft er auch falsch spielt, weil er brennt dafür. Er brennt dafür zu hören, dass irgendwann ein perfektes Klavierspiel oder Musikstück entsteht oder gespielt wird. Was bedeutet das für dich und dein Potenzial? Wenn es etwas gibt, das du mit voller Leidenschaft ausführen kannst, dann, und zwar genau dann, wirst du dieses gesamte Potenzial voll ausschöpfen und daran so schnell wachsen, wie du lange nicht mehr gewachsen bist. Deswegen fange an, das zu tun, was du von Herzen tust, was du gern tust. Albert Einstein hat mal gesagt: Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur einfach leidenschaftlich neugierig. Und wie wir alle wissen, war er einer der Besten seines Fachs. Leidenschaft ist die Steigerung der Begeisterung. Also nimm dir die Zeit, krame in den Erinnerungen und versuche, die Momente herauszufiltern, in denen du glücklich warst. weil du Leidenschaft für etwas entwickelt hast, das dein volles Potenzial aus dir herauskitzeln wollte. Wofür brennst du? Und wenn du das gefunden hast, just do it. Mach es einfach. Mehr davon findest du in meinem Blog unter www.patrickflender in einem Wort.de.